Mein Penis riecht so gut. Riechst du ihn? Ah. Mein Penis riecht so gut. Riechst du ihn? Ah. Ich steh morgens auf, geh ins Bad, riech mein Penis. Spürst du diese Riesenfrische? Mein Glied streckt sich und dehnt wie Hirsche. Ab jetzt bin ich im siebten Himmel. Nur noch ich, meine Eichel und mein Stinkepimmel. Mein Riemen ist so stark wie Hiemen. Er duftet gegen den Wind. Was für ein Feeling. Mein Penis riecht so gut. Riechst du ihn? Ah. Mein Penis riecht so gut. Riechst du ihn? Ah. Das Ruhrgefühl, ich schwitze unter meinem Sack. So beginnt für mich ein schöner Tag. Siehst du, wie ich meine Kuppe streichel und danach meine Finger unter meine Nase reibe. Er glänzt wie eine Lanze im Morgenlicht. Ich wasch zuerst die Keule, danach mein Gesicht. Oh Mann, er riecht nach altem Fisch, kaltes Wasser. Und schon ist er wieder frisch. Mein Penis riecht so gut. Riechst du ihn? Ah. Mein Penis riecht so gut. Riechst du ihn? Ah. Spürst du meinen Riesenprügel? Wie ich ihn geschickt in deinen Arsch dübel. Ich bohre unsanft ein und aus. Oder kommt auch schon mein Säftchen raus. Hey Muschi, fang es mit der Zunge auf. Danach leg ich dir ein Häufchen auf den Bauch. Ah, das findste geil. Meine Nudelstand durchgehen steil. Steil.